Deutschland, Deutschland, hol uns den Pokal. Deutscher Volland, Werder Emre Can. Wir sind Teufel, Reiter, nur für unsere Jungs. Deutschland, Deutschland, das ist unser Club. Deutschland, Deutschland, hol uns den Pokal. Deutscher Volland, Werder Emre Can. Wir sind Teufel, Reiter, nur für unsere Jungs. Deutschland, Deutschland, das ist Wir holen den Pokal, Europa, wir sind da. Wir glauben an euch, Olle, wir holen den Pott, Olle, wir werden es schaffen. Wir sind in Deutschland.